Der Mann von Inside View tauchte am 16. Oktober, nicht lange nachdem Johnny die Post geholt hatte, auf. Das Haus seines Vaters stand ein gutes Stück von der Straße entfernt. Die kiesbestreute Auffahrt war fast eine Viertelmeile lang und führte durch ein dichtes Wäldchen von Fichten und Pinien. Johnny machte jeden Tag die volle Runde. Anfangs war er vor Erschöpfung zitternd auf die Veranda zurückgekehrt. Das Hinken war so stark gewesen, dass er sich bestenfalls dahinschleppen konnte. Aber inzwischen waren anderthalb Monate seit diesem ersten Mal vergangen, als er für eine halbe Meile noch eine Stunde gebraucht hatte. Der Spaziergang war für ihn zu einem seiner täglichen Vergnügen geworden. Etwas, worauf er sich freute. Nicht auf die Post, aber auf den Spaziergang. Er hatte angefangen, Holz für den bevorstehenden Winter zu hacken, eine Arbeit, die Herb an jemanden vergeben wollte, seit er selbst den Auftrag erhalten hatte, am Innenausbau einer Neubauanlage in Libertyville zu arbeiten. »Man weiß, wenn das Alter angefangen hat, einem über die Schulter zu blicken, John«, hatte er mit einem Lächeln gesagt, »dann, wenn man anfängt, sich nach Innenausbauten umzusehen, sobald das kalte Wetter anfängt.« Johnny stieg die Veranda hinauf und setzte sich in den Korbstuhl neben der Hollywood-Schaukel, wobei er einen leisen Seufzer der Erleichterung ausstieß. Er stemmte den rechten Fuß ins Geländer, dann benutzte er mit einer schmerzverzerrten Grimasse beide Hände dazu, das linke Bein darüber zu schlagen. Nachdem er das getan hatte, fing er an, die Post zu öffnen. In letzter Zeit war es bedeutend weniger geworden. In der ersten Woche nach seiner Rückkehr nach Pownell hatte er manchmal 2 Dutzend Briefe und dazu noch 8, 9 Päckchen pro Tag bekommen. Die meisten wurden vom EMMC nachgeschickt. Einige kamen mit dem Postvermerk »Zustellbar Pownell«. Nebst verschiedenen falsch geschriebenen Versionen »Pownell«, »Punell« und, ein bemerkenswerter Fall, »Poonuts«. Die meisten stammten von entwurzelten Menschen, die auf der Suche nach irgendeinem Halt durchs Leben drifteten. Kinder wollten sein Autogramm, Frauen wollten mit ihm schlafen, Männer und Frauen gleichermaßen suchten Rat bei Liebeskummer, manche schickten Glücksbringer, manche schickten Horoskope. Eine Vielzahl der Briefe waren religiöser Natur und in diesen von Rechtschreibfehlern wimmelnden Schreiben, die für gewöhnlich in großer, sorgfältig gemalter Schrift verfasst waren, die nur einen Schritt vom Kritzeln eines aufgeweckten Erstklässlers entfernt war, schien er den Geist seiner Mutter zu spüren. Er sei ein Prophet, versicherten ihm diese Briefe, der gekommen war, um das ermattete und desillusionierte Volk Amerikas aus der Wildnis zu führen. Er sei ein Zeichen dafür, dass die letzten Tage angebrochen waren. Bis zum heutigen Datum, dem 16. Oktober, hatte er 8 Exemplare von Hal Lindseys »Der sterbende große Planet Erde« erhalten. Das hätte ganz sicher die Billigung seiner Mutter gefunden. Er wurde bedrängt, die Göttlichkeit Christi zu verkünden und der lockeren Moral der Jugend ein Ende zu bereiten. Diese Briefe wurden vom negativen Kontingent ausgeglichen, welches zwar kleiner, aber ebenso wortstark war, wenngleich größtenteils anonym. Ein Briefschreiber, der mit klecksendem Füllfederhalter auf billigem Kanzleipapier schrieb, ernannte ihn zum Antichrist und beschwor ihn, Selbstmord zu begehen. 4 oder 5 Briefschreiber hatten sich erkundigt, wie man sich fühlte, wenn man die eigene Mutter umgebracht hatte. Viele schrieben und warfen ihm vor, einen Schwindel aufzuziehen. Ein besonders geistreicher schrieb, Präkognition, Telepathie, Scheiße, leck mich, du übersinnlicher Scharlatan. Und dann schickten sie Sachen. Das war am schlimmsten. Jeden Tag auf dem Heimweg machte Herb im Postamt von Pownell Halt und holte die Sachen ab, die so groß waren, dass sie nicht in den Briefkasten passten. Die Begleitbriefe zu den Gegenständen waren im Grunde genommen immer gleich. Ein verhaltener Schrei. »Sagen Sie mir, sagen Sie mir, sagen Sie mir!« Dieser Schal gehörte meinem Bruder, der 1969 bei einem Angelausflug in Allegash verschwunden ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass er noch lebt. Sagen Sie mir, wo er ist. Dieser Lippenstift stand auf dem Frisiertisch meiner Frau. Ich glaube, sie hat einen Liebhaber, aber ich bin nicht sicher. Sagen Sie mir, ob es so ist. Dies ist das Namensarmband meines Sohnes. Er kommt nach der Schule nicht mehr nach Hause. Er bleibt bis spät in die Nacht hinein weg. Ich bin krank vor Sorge. Sagen Sie mir, was er treibt. Eine Frau in North Carolina, weiß Gott, wie sie von ihm erfahren hatte, die Pressekonferenz im August war nicht in den überregionalen Nachrichtensendungen erwähnt worden, schickte ein verbranntes Stück Holz. Ihr Haus war niedergebrannt, erklärte der Begleitbrief, und ihr Mann und zwei ihrer fünf Kinder waren in den Flammen umgekommen. Die Feuerwehr von Charlotte behauptete, schadhafte Stromkabel wären dafür verantwortlich, aber das könnte sie einfach nicht akzeptieren. Es musste sich um Brandstiftung handeln. Sie wollte, dass Johnny das beigefügte schwarze Überbleibsel berührte und ihr sagte, wer es getan hatte, damit das Monster den Rest seines Lebens im Gefängnis verfaulen würde. Johnny beantwortete keinen dieser Briefe und schickte alle Gegenstände, sogar das verkohlte Stück Holz, auf eigene Kosten und kommentarlos zurück. Einige davon berührte er. Die meisten, wie der verkohlte Balkensplitter der gramgebeugten Frau aus Charlotte, verrieten ihm überhaupt nichts. Aber als er einige davon berührte, sah er beunruhigende Bilder, Tagträumen gleich, in den meisten Fällen kaum eine Ahnung. Ein Bild formte sich und verschwand nach Sekunden wieder, ohne etwas Konkretes zu hinterlassen, nur ein Gefühl. Aber eines davon, es war die Frau, welche den Schal geschickt hatte, weil sie hoffte, etwas über ihren Bruder zu erfahren. Es war ein weißer Strickschal, der sich nicht von Millionen anderer unterschied. Aber als er ihn berührt hatte, war die Wirklichkeit des Hauses seines Vaters plötzlich verschwunden gewesen, der Ton des Fernsehers im Nebenzimmer war an- und abgeschwollen, bis er zum Lärm von trägen Sommerinsekten und fließendem Wasser geworden war. Waldgeruch in seiner Nase, grünliches Sommerlicht fiel zwischen dem Laub großer alter Bäume herab. Seit etwa 3 Stunden war der Boden feucht und vollgesogen, beinahe sumpfähnlich. Er hatte Angst, große Angst, aber er behielt einen klaren Kopf. Wenn man sich in den weiten nördlichen Landstrichen verirrte und in Panik geriet, konnten sie einem getrost schon den Grabstein meißeln lassen. Er hatte sich ständig südlich gehalten. Es war 2 Tage her, seit er von Stiff und Rocky und Logan getrennt worden war. Sie hatten ihr Lager in der Nähe. Aber das kam nicht, es war in der toten Zone. Eines Baches aufgeschlagen, um Forellen zu angeln, und es war seine eigene verdammte Schuld gewesen, er hatte sich ziemlich betrunken. Nun konnte er seinen Rucksack sehen, der an einem alten, moosbewachsenen, umgestürzten Baumstamm lehnte, hier und da ragte weißes, abgestorbenes Holz, wie Knochen zwischen dem Grün hervor, er konnte seinen Rucksack sehen, ja, aber er konnte ihn nicht erreichen, weil er ein paar Schritte beiseite gegangen war, um zu pinkeln. Und er war dabei auf eine ziemlich feuchte Stelle getreten, Schlamm bis fast zum Rand seiner L.L. Beans Boots. Und er wollte zurück, eine trockenere Stelle suchen, um sein Geschäft zu erledigen, aber er konnte nicht heraus. Er konnte nicht heraus, weil es überhaupt kein Schlamm war. Es war etwas anderes. Er stand da und sah sich vergeblich nach etwas um, woran er sich festhalten konnte, lachte fast über die Albernheit, dass er in eine Treibsandstelle getreten war, während er nach einem Platz zum Pissen suchte. Er stand da und war anfangs sicher, dass es sich um einen flachen Flecken Treibsand handeln musste, schlimmstenfalls bis über die Stiefelränder, auch eine Geschichte, die er erzählen konnte, wenn er gefunden wurde. Er stand da, und wirklich in Panik geriet er erst, als der Treibsand ihm bereits bis über die Knie reichte. Da begann er zu strampeln und vergaß, dass man ganz still bleiben sollte, wenn man sich dummerweise selbst in Treibsand gebracht hatte. In 0,0 reichte ihm der Treibsand bis zur Taille und jetzt bis an die Brust. Er saugte ihn wie große braune Lippen ein und drückte ihm den Atem ab. Er fing an zu schreien, aber niemand kam, nichts kam. Abgesehen von einem dicken, alten Eichhörnchen, das an dem umgestürzten Stamm herabkletterte, sich auf seinen Rucksack setzte und ihn mit seinen glänzenden, schwarzen Augen ansah. Jetzt reichte er ihm bis zum Hals. Der volle, braune Geruch drang ihm in die Nase. Seine Schreie wurden dünn und keuchend, während ihm der Treibsand gleichgültig die Luft aus den Lungen presste. Vögel flogen gleitend und zwitschernd und pfeifend dahin, grüne Säulen aus Sonnenlicht, grünspanbefallenem Kupfer nicht unähnlich, fielen zwischen den Bäumen herein, und der Treibsand stieg ihm übers Kinn. allein. Er würde allein sterben. Und er öffnete den Mund, um ein letztes Mal zu schreien, aber es kam kein Schrei heraus, denn der Treibsand schloss ihm den Mund, floss über seine Zunge, floss in dünnen Rinnsalen zwischen seine Zähne. Er schluckte Treibsand, und der Schrei wurde nie ausgestoßen. Johnny war in kaltem Schweiß gebadet daraus erwacht. Seine Haut war zu Gänsehaut zusammengeschrumpelt. Den Schal hielt er fest zwischen den Händen. Sein Atem kam in kurzen, gequälten Zügen. Er hatte den Schal auf den Boden geworfen, wo er wie eine verkrümmte, weiße Schlange liegen geblieben war. Er fasste ihn nicht mehr an. Sein Vater hatte ihn in einen Rückumschlag gesteckt und weggeschickt. Aber nun ließ die Postflut glücklicherweise nach. Die Verrückten hatten ein neues Objekt für ihre private und öffentliche Besessenheit gefunden. Es riefen keine Reporter mehr an und baten um Interviews, einerseits weil die Telefonnummer geändert und durch eine Geheimnummer ersetzt worden war, andererseits weil die Story ein alter Hut war. Roger Dussault hatte einen langen, zornigen Artikel für seine Zeitung geschrieben, deren Feuilleton-Redakteur er war. Er hatte die ganze Sache als einen grausamen und geschmacklosen Jux hingestellt. Johnny hatte sich zweifellos Informationen über die Vergangenheit verschiedener Reporter beschafft, die aller Wahrscheinlichkeit nach bei der Pressekonferenz anwesend sein würden, für alle Fälle. Ja, gab er zu, der Spitzname seiner Schwester sei Terry gewesen, sie war sehr jung gestorben und Amphetamine hätten mit im Spiel sein können, aber das alles wären zugängliche Informationen für jeden, der sie ausgraben wollte. Bei ihm hörte sich alles sehr logisch an, allerdings wurde in diesem Artikel nicht erklärt, wie Johnny, der das Krankenhaus nicht verlassen hatte, sich diese zugänglichen Informationen hätte verschaffen können, doch diesen Punkt schienen die meisten Leser übersehen zu haben. Johnny kümmerte es überhaupt nicht. Der Zwischenfall war abgeschlossen und er hatte keineswegs die Absicht, neue auszulösen. Was hätte es genützt, wenn er der Frau, die den Schal geschickt hatte, geschrieben hätte, dass ihr Bruder schreiend im Treibsand ertrunken war, weil er sich die falsche Stelle zum Pissen ausgesucht hatte? Hätte es ihre Seele erleichtert oder ihr geholfen, ihr Leben besser zu meistern? Die heutige Post bestand lediglich aus 6 Briefen. Eine Stromrechnung, eine Karte von Herbs Vetter aus Oklahoma, eine Frau hatte Johnny ein kleines Kruzifix geschickt, in die Füße von Christus war mit winzigen Goldbuchstaben »Made in Taiwan« eingestanzt. Eine kurze Nachricht von Sam Wysack und ein kleiner Umschlag, dessen Absender Johnny veranlasste, zu blinzeln und sich etwas mehr aufzusetzen. S. Hazlitt, 12 Pont Street, Bangor. Sarah. Er riss ihn auf. 2 Tage nach dem Begräbnis seiner Mutter hatte er eine Beileidskarte von ihr erhalten. Auf der Rückseite hatte sie mit ihrer kühlen, schrägen Handschrift geschrieben: »Johnny, es tut mir leid, dass das passiert ist. Ich habe im Radio gehört, dass deine Mom gestorben ist. In gewisser Weise schien das Schlimmste von allem zu sein, dass dein privater Kummer ans Licht der Öffentlichkeit getragen wurde. Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber in der Nacht deines Unfalls haben wir ein wenig über deine Mom gesprochen. Ich habe gefragt, was deine Mutter sagen würde, wenn du eine abtrünnige Katholikin heimbringen würdest, und du hast gesagt, sie würde lächeln und mich willkommen heißen und mir ein paar Broschüren in die Hand drücken. An der Art, wie du gelächelt hast, konnte ich deine Liebe für sie erkennen. Ich weiß von deinem Vater, dass sie sich verändert hatte, aber diese Veränderung war teilweise darauf zurückzuführen, dass sie dich so sehr liebte und nicht akzeptieren konnte, was geschehen war. Letztendlich, glaube ich, wurde ihr Glaube belohnt. Bitte sei meines herzlichsten Beileids versichert, und wenn ich irgendwas tun kann, jetzt oder später, kannst du stets auf deine Freundin zählen. Sarah. Das war eine Karte, die er beantwortet hatte. Er hatte ihr für die Karte gedankt und dafür, dass sie daran gedacht hatte. Er hatte sehr vorsichtig geschrieben, weil er Angst gehabt hatte, sich zu verraten und etwas Falsches zu sagen. Sie war jetzt eine verheiratete Frau. Es lag nicht in seiner Macht, das zu ändern. Aber er erinnerte sich tatsächlich an ihre Unterhaltung über seine Mutter und an so viele andere Dinge jener Nacht. Ihre Karte hatte diesen Abend erneut heraufbeschworen, und er antwortete in einer bittersüßen Stimmung, die mehr bitter als süß war. Er liebte Sarah Bracknell immer noch, und er musste sich ständig vergegenwärtigen, dass sie nicht mehr da war, sondern von einer anderen Frau ersetzt, die 5 Jahre älter und Mutter eines kleinen Jungen war. Er zog ein einziges Blatt Briefpapier aus dem Umschlag und überflog es rasch. Sie und ihr Junge wollten nach Kennebunk, um dort eine Woche bei Sarahs früherer Schulfreundin und Zimmergenossin zu verbringen, bei Stephanie Carsley, inzwischen Stephanie Constantine. Sie schrieb, dass er sich vielleicht an sie erinnerte, aber er erinnerte sich nicht. Walt würde jedenfalls 3 Wochen lang in Washington beschäftigt sein, teils in einer Firmensache und teils für die Republikanische Partei. Und Sarah dachte daran, sich einen Nachmittag freizumachen und nach Pownell zu kommen, um Johnny und Herb zu besuchen, falls es keine Umstände machte. »Du kannst mich zwischen dem 17. und 23. Oktober unter Steffs Nummer 814-6219 erreichen. Sollte es dir irgendwie ungelegen kommen, ruf mich einfach an, entweder hier oben oder unten in Kennebunk. Ich werde es verstehen. Liebe Grüße an euch beide, Sarah.« Johnny hielt den Brief in einer Hand und blickte über den Hof in den Wald hinüber, der sich scheinbar erst letzte Woche rot und golden verfärbt hatte. Bald würden die Blätter fallen und es würde Winter werden. »Liebe Grüße an euch beide, Sarah.« Er strich nachdenklich mit dem Daumen über die Worte. Es wäre besser, nicht anzurufen, nicht zu schreiben, überhaupt nichts zu tun, dachte er. Sie würde die Botschaft verstehen. Wie bei dieser Frau, die ihm den Schal geschickt hatte, was konnte es nützen? Warum einen schlafenden Hund wecken? Sarah konnte das Wort Liebe vielleicht leichtfertig hinschreiben, aber er konnte es nicht. Er hatte den Schmerz der Vergangenheit noch nicht überwunden. Für ihn war die Zeit grausam gefaltet, gestapelt und verstümmelt worden. Für sein Zeitempfinden war sie erst vor 6 Monaten sein Mädchen gewesen. Er konnte das Koma und den Zeitverlust intellektuell verarbeiten, aber seine Gefühle leisteten störrisch Widerstand. Ihre Beileidskarte zu beantworten war schwierig gewesen, aber bei einem Brief war es immer möglich, ihn zusammenzuknüllen und von vorne anzufangen, wenn er in Richtungen zu gehen begann, in die er nicht gehen sollte, wenn er die Grenzen der Freundschaft überschritt, und mehr als das stand ihnen nicht zu. Wenn er sie sah, sagte oder tat er vielleicht etwas Dummes. Besser nicht anrufen, dachte er, besser es einfach einschlafen zu lassen. Aber er würde anrufen, dachte er, anrufen und sie zu sich einladen. Besorgt schob er den Brief in den Umschlag zurück. Das Sonnenlicht spiegelte sich auf Chrom, blitzte auf und schleuderte ihm einen Pfeil aus Licht ins Auge. Eine Ford-Limousine kam knirschend die Auffahrt entlang. Johnny blinzelte und versuchte zu erkennen, ob er das Auto kannte. Besuch hier draußen war selten. Er hatte viel Post bekommen, aber nur 2 oder 3 Mal hatte jemand vorbeigeschaut. Pownell war ein kleiner Fleck auf der Landkarte, schwer zu finden. Wenn das Auto jemandem gehörte, der die Wahrheit suchte, würde Johnny ihn oder sie so schnell und so freundlich wie möglich, aber auch so bestimmt wie möglich wegschicken. Das war Wysacks Rat zum Abschied gewesen. Guter Rat, dachte Johnny. »Lassen Sie sich von niemandem in die Rolle des wahrsagenden Gurus drängen, John. Ermutigen Sie sie nicht, dann werden Sie es vergessen. Anfangs mag es Ihnen herzlos erscheinen. Die meisten sind irregeleitete Menschen mit zu vielen Problemen und nur den besten Absichten. Aber es ist eine Frage Ihres Lebens, Ihrer Privatsphäre. Also seien Sie hart.« Und das war er gewesen. Der Ford kam um die Biegung zwischen Schuppen und Holzstapel, und als er einbog, sah Johnny den kleinen Herzaufkleber in der Ecke der Windschutzscheibe. Ein sehr großer Mann in sehr neuen Blue Jeans und einem rot karierten Jagdhemd aus Baumwolle, das aussah, als wäre es gerade aus einem L.L. Bean-Karton geholt worden, stieg aus dem Wagen und sah sich um. Er hatte das Flair eines Mannes, der nicht an das Land gewöhnt ist, eines Mannes, der weiß, dass es in Neuengland keine Wölfe und Pumas mehr gibt, sich aber dennoch rückversichern möchte, ein Stadtmensch. Er sah zur Veranda herauf, erblickte Johnny und hob grüßend die Hand. »Guten Tag«, sagte er. Er hatte auch einen platten Großstadt-Akzent. Brooklyn, dachte Johnny, und er hörte sich an, als würde er durch eine Saltine-Box sprechen. »Hi«, sagte Johnny. »Verirrt?« »Junge, das hoffe ich nicht«, sagte der Fremde und kam zum Fuß der Treppe. »Sie sind entweder John Smith oder sein Zwillingsbruder.« Johnny grinste. »Ich habe keinen Bruder, also nehme ich an, dass Sie zur richtigen Tür gekommen sind. Kann ich etwas für Sie tun?« »Nun, vielleicht können wir gegenseitig etwas füreinander tun.« Der Fremde kam die Stufen der Veranda herauf und streckte die Hand aus. Johnny schüttelte sie. »Mein Name ist Richard Dees, Inside View Magazine.« Sein Haar war modisch lang bis über die Ohren und größtenteils grau. »Grau gefärbt«, dachte Johnny belustigt. Was sollte man von einem Mann halten, der sich anhörte, als würde er durch eine Saltine-Box sprechen und der sich das Haar grau färbte? »Vielleicht haben Sie das Magazin schon gesehen.« »Oh, ich habe es gesehen. Man bekommt es an der Kasse des Supermarkts zu kaufen. Ich bin nicht an einem Interview interessiert. Tut mir leid, dass Sie die Fahrt hierher umsonst gemacht haben.« Es wurde wirklich im Supermarkt verkauft, die Schlagzeilen sprangen einem förmlich ins Gesicht und versuchten einen niederzuknüppeln. Kind von Wesen aus dem Weltall getötet, die gramgebeugte Mutter weint, Nahrungsmittel, die ihre Kinder vergiften, 12 Hellseher sagen für 1978 Erdbeben in Kalifornien voraus. »Nun, eigentlich haben wir auch nicht an ein Interview gedacht«, sagte Dees. »Darf ich mich hinsetzen?« »Wirklich, ich, Mr. Smith, ich bin von New York hierher geflogen und von Boston aus musste ich eine kleine Maschine benutzen, bei der ich mich gefragt habe, was wohl aus meiner Frau werden würde, falls ich ohne Testament sterben würde.« »Ah, Portland Banger Airways?« fragte Johnny grinsend. »Genau die waren es«, bestätigte Dees. »Uff, also gut«, sagte Johnny, »ich bin von Ihrem Mut und Ihrem Berufseifer beeindruckt, deshalb werde ich Sie anhören. Aber nur 15 Minuten oder so. Ich soll nämlich jeden Nachmittag schlafen.« Das war eine kleine Lüge für einen guten Zweck. 15 Minuten dürften mehr als genug sein.« Dees beugte sich nach vorn. »Es ist nur eine wohlüberlegte Vermutung. Aber Sie müssen in der Größenordnung von $200,000 Schulden haben. Das dürfte hinkommen, nicht?« Johnnys Lächeln wurde dünner. »Wie viel Schulden ich habe oder nicht«, sagte er, »ist meine Sache.« »Schon gut, natürlich. Ich wollte Sie keineswegs beleidigen, Mr. Smith. Inside View möchte Ihnen gern einen Job anbieten, einen sehr lukrativen Job.« »Nein. Ganz entschieden, nein.« »Wenn Sie mir wenigstens Gelegenheit geben, Ihnen das kurz zu erklären.« Johnny sagte, »Ich bin kein praktizierender Hellseher. Ich bin keine Jean Dixon, kein Edgar Case, Alex Tannis, das ist aus und vorbei. Ich denke nicht daran, die Sache wieder aufzurühren.« »Kann ich trotzdem ein paar Augenblicke haben?« »Mr. Dees, Sie scheinen nicht zu verstehen, was nur ein paar Augenblicke?« Dees lächelte einnehmend. »Wie haben Sie überhaupt herausbekommen, wo ich bin?« »Wir haben einen Verbindungsmann bei einer Zeitung in Maine, dem Journal in Kennebec. Er sagte, dass Sie zwar aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden sind, sich aber wahrscheinlich bei Ihrem Vater aufhalten.« »Ah, da bin ich ihm ja wirklich großen Dank schuldig, was?« »Gewiss«, sagte Dees leichthin. »Ich wette, dass Sie das glauben, wenn Sie meinen Vorschlag zu Ende gehört haben. Darf ich?« »In Ordnung«, sagte Johnny. »Aber nur, weil Sie mit Panic Airlines hierher geflogen sind, werde ich meine Meinung bestimmt nicht ändern.« »Ganz wie Sie meinen, das ist ein freies Land, nicht?« »Sicher. Wie Sie vielleicht wissen, Mr. Smith hat sich Inside View auf eine übersinnliche Betrachtung der Dinge spezialisiert. Um ganz offen zu sein, unsere Leser sind verrückt nach solchen Stoffen. Wir haben eine wöchentliche Auflage von 3 Millionen. 3 Millionen Leser jede Woche, Mr. Smith. Was sagen Sie dazu?« »Wie wir das machen? Nun, wir halten uns an das Außergewöhnliche, das Spirituelle.« »Zwillingsbabys von Killerbär gefressen«, murmelte Johnny. Dees zuckte mit den Schultern. »Sicher, ist eben eine raue alte Welt, was? Die Leute müssen über solche Dinge informiert werden, das ist ihr gutes Recht, davon zu erfahren. aber für jeden fragwürdigen Artikel bieten wir 3 andere, die unseren Lesern sagen, wie sie ohne Schmerzen Gewicht verlieren, sexuelles Glück und Erfüllung finden können, wie sie näher zu Gott. Glauben Sie an Gott, Mr. Dees? Um ehrlich zu sein, nein, sagte Dees und lächelte sein einnehmendes Lächeln. Aber wir leben in einer Demokratie, im großartigsten Land der Welt, nicht wahr? Jedermann ist Herr seiner Seele. Nein, wesentlich ist, unsere Leser glauben an Gott. Sie glauben an Engel und Wunder und Exorzismus und Teufel und schwarze Messen. Richtig, richtig, richtig, Sie haben es erfasst. Es ist eine spirituelle Leserschaft. Sie glauben all dieses übersinnliche Blabla. Wir haben insgesamt 10 Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten unter Vertrag, darunter Kathleen Nolan, die berühmte Seherin Amerikas. Wir möchten auch Sie unter Vertrag nehmen, Mr. Smith. Ah, wirklich? Allerdings. Was würde das für Sie bedeuten? Ihr Bild und eine kurze Kolumne würden etwa 12-mal im Jahr erscheinen, wenn wir eine unserer übersinnlichen Sonderausgaben machen. Die 10 berühmtesten übersinnlichen Seher von Inside View sagen die nächste Ford-Regierung voraus und so weiter. Wir machen stets eine Ausgabe zu Neujahr und zu jedem 4. Juli, wie sich Amerika im Lauf des bevorstehenden Jahres entwickeln wird. Das sind immer sehr informative Ausgaben mit einer Menge Reportagen über Außenpolitik und Wirtschaftspolitik, dazu jede Menge weitere Zuckerchen. Ich glaube, Sie verstehen mich nicht, sagte Johnny. Er sprach sehr langsam wie zu einem Kind. Ich hatte ein paar präkognitive Anfälle. Man könnte sagen, dass ich in die Zukunft geschaut habe, aber ich habe keinerlei Kontrolle darüber. Ich könnte genauso wenig eine präzise Vorhersage über die nächste Ford-Regierung machen, wenn es eine gibt, wie einen Bullen melken. Dies blickte entsetzt rein. Wer sagt das denn? Diese Kolumnen werden von unseren Mitarbeitern geschrieben. Mitarbeitern? Johnny starrte Dees ehrlich schockiert an. Natürlich, sagte Dees ungeduldig. Hören Sie, einer unserer populärsten Burschen während der letzten paar Jahre war Frank Ross, der Kerl, der sich auf Naturkatastrophen spezialisiert hat. Verdammt netter Kerl, aber Herrgott, der ist in der 9. Klasse von der Schule abgegangen. Er hat 2 Anläufe bei der Armee versucht. Als wir ihn fanden, hat er Greyhound-Busse am Port Authority Bahnhof in New York ausgefegt. Glauben Sie, dass wir ihn seine eigene Kolumne schreiben lassen? Der würde Hut falsch buchstabieren. Aber die Vorhersagen geraten, nur geraten. Aber Sie würden staunen, wie oft solche Leute einen Mordstreffer erzielen. Mordstreffer, wiederholte Johnny verstimmt. Er war ein wenig überrascht, dass er zornig wurde. Seine Mutter hatte Inside View gekauft, solange er sich erinnern konnte, schon damals, als sie noch Fotos von blutigen Verkehrsunfällen, Enthauptungen und illegal aufgenommene Fotos von Hinrichtungen gebracht hatten. Sie hatte jedes Wort für bare Münze genommen und geglaubt. Wahrscheinlich tat dies der Großteil der übrigen 2.999.999 Leser von Inside View ebenfalls. Und hier saß nun dieser Kerl mit dem grau gefärbten Haar, mit seinen 40-Dollar-Schuhen und mit dem Hemd, das noch die Verpackungsfalten aufwies, und sprach von Mordstreffern. »Aber es klappt immer alles«, sagte Dees weiter. »Wenn Sie jemals stecken bleiben, dann müssen Sie uns nur per R-Gespräch anrufen, wir zermartern uns dann gemeinsam die Köpfe, bis uns etwas einfällt. Wir haben das Recht, Ihre Kolumnen in unser Jahrbuch Inside Views of Things to Come zu übernehmen. Es steht Ihnen jedoch vollkommen frei, jedweden Vertrag mit einem Buchverlag zu unterschreiben. Wir möchten nur eine Option auf Magazinvorabdruck. Eine Möglichkeit, die wir selten ablehnen, das kann ich Ihnen sagen. Und wir zahlen recht ansehnlich. Das käme noch zu der Summe dazu, die wir vertraglich vereinbaren. Sozusagen Soße auf die Kartoffeln.« Dees kicherte. »Und wie würde diese Summe aussehen?« fragte Johnny langsam. Er umklammerte die Lehnen des Schaukelstuhls. Eine Vene an seiner rechten Schläfe pulsierte rhythmisch. $30.000 pro Jahr für 2 Jahre, sagte Dees. Und falls sie sich als populär erweisen, lässt sich über diese Summe reden. Nun, alle unsere übersinnlichen Talente haben eine ganz bestimmte Fachrichtung. Soweit ich weiß, sollen Sie gut mit Gegenständen sein. Dies ließ die Lider halb sinken, seine Augen blickten verträumt. »Ah, ich sehe schon einen regelmäßig erscheinenden Leitartikel vor mir. Vielleicht zweimal im Monat. Schließlich wollen wir nicht eine gute Sache tot produzieren. Johnny Smith lädt die Leser von Inside View ein, persönliche Dinge für eine übersinnliche Untersuchung einzuschicken. So etwas. Selbstverständlich werden wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass nur billige Gegenstände eingesandt werden sollen, weil nichts zurückgeschickt werden kann. Aber Sie würden überrascht sein. Manche Leute sind verrückt wie Bettwanzen. Gott schütze Sie. Diamanten, Goldmünzen, Trauringe. Und wir könnten im Vertrag festlegen, dass alle Gegenstände Ihr persönliches Eigentum werden.« Jetzt begann Johnny rot zu sehen. »Die Leser würden Gegenstände einschicken und ich würde sie einfach behalten. Das wollen Sie damit sagen?« »Ja sicher, ich sehe da überhaupt kein Problem. Die Frage ist lediglich, die Grundregeln von vornherein klarzumachen. Ja? Noch etwas mehr Soße auf die Kartoffeln.« »Angenommen«, sagte Johnny, der seine Stimme mühsam beherrschte und gleichgültig klingen ließ, »angenommen, ich würde einmal feststecken und keinen Mordstreffer erzielen können, wie Sie das nennen. Und ich rufe einfach an und sage, dass Präsident Ford am 31. September 1986 einem Attentat zum Opfer fällt. Nicht, weil ich das gesehen habe, sondern weil ich stecken geblieben bin.« »Nun, der September hat nur 30 Tage, sehen Sie«, sagte Dees. »Aber sonst haben Sie kapiert, glaube ich. Sie werden ein Naturtalent sein, Johnny. Sie denken im großen Rahmen. Das ist gut.« »Sie werden überrascht, wie viele dieser Leute kleinkariert denken, haben Angst, den Mund dort aufzumachen, wo das Geld sitzt, schätze ich. Einer unserer Burschen, Tim Clark, draußen in Idaho, schrieb vor 2 Wochen, er habe die Eingebung gehabt, dass Earl Buss nächstes Jahr zum Rücktritt gezwungen werden würde. Nun entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, aber wen kümmert das einen Scheißdreck? Wer ist Earl Buss für die amerikanische Hausfrau? Aber Sie haben gute Wellen, Johnny. Sie sind geschaffen für die Sache.« »Gute Wellen«, murmelte Johnny. Dies sah ihn neugierig an. »Fühlen Sie sich wohl, Johnny? Sie sehen etwas blass aus.« Johnny dachte an die Frau, die ihm den Schal geschickt hatte. Wahrscheinlich las sie ebenfalls Inside View. »Mal sehen, ob ich das alles zusammenfassen kann«, sagte er. »Sie würden mir $30.000 pro Jahr für meinen Namen zahlen.« »Und Ihr Foto, vergessen Sie das nicht.« »Und für mein Foto. Für Kolumnen, die von Ghostwritern geschrieben werden. Dazu ein Leitartikel, in dem ich den Leuten sagen soll, was sie über eingesandte Gegenstände wissen wollen. Als zusätzlichen Anreiz darf ich dieses Zeug behalten.« »Falls die Anwälte es ausarbeiten können, als mein persönliches Eigentum. Ist das die Abmachung?« »Das Gerüst der Abmachung, Johnny. Es ist erstaunlich, wie sich diese Dinge gegenseitig ergänzen. Innerhalb von 6 Monaten wird jedermann ihren Namen kennen, und danach ist der Himmel die Grenze. Die Carson-Show, persönliche Auftritte, Vortragsreisen und dann natürlich ihr Buch bei einem Verlag ihrer Wahl. In der Verlagsbranche wirft man übersinnlich Begabten das Geld geradezu nach. Kathy Nolan hat auch mit einem Vertrag angefangen, wie wir ihn Ihnen jetzt anbieten, und heute macht sie $200.000 im Jahr. Außerdem hat sie ihre eigene Kirche gegründet, und die Steuer kann an keinen einzigen Penny ihres Geldes herankommen. Sie lässt keine Tricks aus, unsere Kathy, wirklich nicht.« Dies beugte sich grinsend nach vorn. »Ich sage Ihnen, Johnny, nur der Himmel ist die Grenze.« »Glaube ich aufs Wort.« »Ha? Was denken Sie?« Johnny beugte sich zu Dees. Er packte mit einer Hand den Ärmel und mit der anderen den Hemdkragen von Dees neuem L.L. Bean-Hemd. »Hey, was zum Teufel, glauben Sie?« Johnny knüllte das Hemd mit beiden Händen zusammen und zerrte Dees nach vorn. 5 Monate tägliche Gymnastik hatten die Muskeln in seinen Armen und Händen enorm gestärkt. »Sie haben mich gefragt, was ich denke«, sagte Johnny. Er bekam Kopfschmerzen. »Ich will's Ihnen sagen. Ich halte Sie für einen Ghoul, einen Grabräuber, der anderen Leuten die Träume stiehlt. Ich denke, jemand sollte Sie zu Zwangsarbeit bei Roto-Rooter verurteilen. Ich denke, dass Ihre Mutter schon am Tag nach der Empfängnis hätte an Krebs sterben sollen. Falls es eine Hölle gibt, hoffe ich, dass Sie dort brennen.« »So können Sie mit mir nicht reden!« schrie Dies. Seine Stimme klang schrill wie die eines Fischweibs. »Sie sind total verrückt! Vergessen Sie die ganze Sache, Sie dummer, hinterwäldlerischer Hundesohn! Sie hatten Ihre Chance! Kommen Sie ja nicht angekrochen und...« »Außerdem hören Sie sich an, als würden Sie durch eine Saltinebox sprechen«, sagte Johnny, der sich aufrichtete. Er zog Dies mit sich hoch. Der Saum des Hemdes löste sich aus dem Bund der neuen Jeans und offenbarte ein Netzunterhemd darunter. Johnny fing an, Dies methodisch hin und her zu schütteln. Dies vergaß, wütend zu sein. Er begann zu blubbern und zu brüllen. Johnny zerrte ihn zur Verandatreppe, hob einen Fuß und stemmte ihn fest gegen das Gesäß der neuen Levi's. Dies, der immer noch blubberte und brüllte, strauchelte mit zwei Riesenschritten hinab. Er fiel in voller Länge in den Schmutz. Als er aufstand und sich zu Johnny umdrehte, war sein Vetter vom Landeoutfit dreckverschmiert. Es sah durchaus realistisch aus, dachte Johnny, aber irgendwie bezweifelte er, dass Dies das zu schätzen wissen würde. »Ich sollte ihn die Bullen auf den Hals setzen«, sagte er heiser. »Vielleicht werde ich das auch tun.« »Tun Sie, was immer Sie anmacht«, sagte Johnny. »Aber das Gesetz springt in dieser Gegend nicht eben zimperlich mit Leuten um, die ihre Nase in Dinge stecken, die sie nichts angehen?« Dies Gesicht verzerrte sich zu einer unbehaglichen Maske von Angst, Zorn und Schock. »Gott helfe Ihnen, falls Sie uns jemals brauchen«, sagte er. Johnny hatte jetzt rasende Kopfschmerzen, aber es gelang ihm, seine Stimme ganz ruhig klingen zu lassen. »Ganz recht«, sagte er. »Ich bin ganz Ihrer Meinung.« »Was wird Ihnen noch leid tun? 3 Millionen Leser, wissen Sie? Damit kann man in beide Richtungen wirken. Wenn wir mit Ihnen fertig sind, wird Ihnen niemand in diesem Land mehr glauben, wenn Sie den Frühling für April voraussagen. Niemand wird Ihnen glauben, wenn Sie die Baseballmeisterschaft für Oktober vorhersagen. Niemand wird Ihnen glauben, wenn Sie... Sie...« Dies stotterte wütend. »Verschwinden Sie, Sie schäbiger Arschkriecher«, sagte Johnny. »Und dieses Buch können Sie jetzt schon vergessen!« schrie Dies und sprach damit offenbar das Schlimmste aus, das er sich vorstellen konnte. Mit seinem verzerrten, zuckenden Gesicht und dem dreckverschmierten Hemd sah er aus wie ein Kind, das einen Wutanfall erster Klasse hat. Sein Brooklyn-Akzent hatte sich so verstärkt, dass er beinahe zum Dialekt geworden war. »Man wird Sie hohnlachend aus jedem Verlag in New York hinauswerfen. Wenn ich mit Ihnen fertig bin, werden nicht mal die Heftchenleser Sie mehr anrühren. Es gibt Mittel und Wege, es Klugscheißern wie Ihnen zu zeigen. Und wir kennen Sie alle, Pisskopf. Wir...« »Ich denke, ich werde meine Schrotflinte holen und einen Eindringling erschießen«, sagte Johnny. Dies zog sich zu seinem Mietwagen zurück, schrie aber immer noch Drohungen und Obszönitäten. Johnny stand auf der Veranda und beobachtete ihn, in seinem Kopf dröhnte es übelkeiterregend. Dies stieg ein, legte brutal den Rückwärtsgang ein, fuhr mit quietschenden Reifen an und wirbelte eine mächtige Staubwolke auf. Beim Hinausfahren ließ er das Auto gerade so weit vom Weg abkommen, dass der Hackklotz in hohem Bogen beiseite geschleudert wurde. Trotz seiner Kopfschmerzen grinste Johnny ein wenig. Er konnte den Hackklotz sicher leichter wieder aufstellen, als Dies den Leuten von Herz die große Delle in der Stoßstange des Fords erklären konnte. Die Nachmittagssonne spiegelte sich wieder auf Chrom, während Dies die Einfahrt entlang raste und dabei Kies aufspritzen ließ, bis er die Straße erreicht hatte. Johnny setzte sich wieder auf den Schaukelstuhl, presste eine Hand an die Stirn und wartete darauf, dass die Kopfschmerzen nachlassen würden. »Sie wollen was tun?« fragte der Bankier. Draußen und unten auf der ländlichen Hauptstraße von Ridgeway, New Hampshire, strömte der Verkehr hin und her. An den holzgetäfelten Wänden im Büro des Bankiers im 3. Stock hingen Frederick Remington-Drucke und Fotos des Bankiers bei lokalen Anlässen. Auf seinem Schreibtisch stand ein durchsichtiger Würfel. In diesem Würfel waren Bilder von seiner Frau und seinem Sohn. Ich werde nächstes Jahr für das Repräsentantenhaus kandidieren, wiederholte Greg Stilson. Er trug eine Khaki-Hose, ein blaues Hemd, dessen Ärmel hochgekrempelt waren, und eine schwarze Krawatte mit einer einzigen blauen Figur. Er wirkte im Büro des Bankiers irgendwie fehl am Platz, als könnte er jeden Augenblick aufstehen und ziellos zerstörend durch das Büro rasen, Möbel umstoßen, die teuren gerahmten Remington-Drucker auf den Boden werfen, die Vorhänge von den Gardinenstangen herunterreißen. Der Bankier, Charles Chuck Gendron, Präsident des hiesigen Lions Club, lachte, ein wenig unsicher. Stilson hatte so eine Art, bei der man sich unsicher fühlte. Als Junge war er vielleicht mager gewesen, ein Windstoß hätte mich umwehen können, pflegte er den Leuten gerne zu erzählen, aber inzwischen hatten die Gene seines Vaters die Oberhand gewonnen, und wie er nun in Gendrons Büro saß, sah er ganz wie der grobe Ölfeldraufbold aus Oklahoma aus, der sein Vater gewesen war. Er runzelte die Stirn, als Gendron kicherte. Ich meine, George Harvey könnte da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, nicht, Greg? George Harvey war nicht nur der große Macker der Stadtpolitik, sondern darüber hinaus auch noch der republikanische Pate des dritten Bezirks. George wird nicht mal Piep sagen, sagte Greg ruhig. Sein Haar war inzwischen grau meliert, aber sein Gesicht sah plötzlich wieder genau wie das Gesicht des Mannes aus, der vor langer Zeit auf einem Bauernhof in Iowa einen Hund totgetreten hatte. Seine Stimme war geduldig. George wird auf der Nebenstrecke fahren, aber auf meiner Seite der Nebenstrecke, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich werde ihm nicht auf die Zehen treten, weil ich als Unabhängiger kandidieren werde. Ich will nicht 20 Jahre damit vergeuden, die Leine zu spüren und Stiefel zu lecken. Chuck Gendron sagte zögernd, Sie scherzen, nicht, Greg? Greg runzelte erneut die Stirn. Es war beunruhigend. Ich scherze niemals, Chuck. Die Leute, sie glauben, dass ich scherze. Der Union Leader und diese Jojos vom Daily Democrat, sie glauben, dass ich scherze. Aber gehen Sie zu George Harvey. Fragen Sie ihn, ob ich scherze oder ob ich die Sache hinkriege. Sie sollten es eigentlich besser wissen. Immerhin haben wir beide auch ein paar Leichen im Keller, nicht, Chuck? Das Stirnrunzeln verwandelte sich in ein angsteinflößendes Grinsen, wahrscheinlich nur für Gendron angsteinflößend, denn er hatte sich dazu verleiten lassen, bei einigen von Greg Stilsons Entwicklungsplänen mitzumachen. Sie hatten Geld verdient, sicher, das war nicht das Problem. Aber einige Aspekte der Bebauung von Sunningdale Acres und beim Laurel Estates Geschäft ebenso, um ganz ehrlich zu sein, waren nicht, nun, ganz gesetzestreu gewesen. Ein bestochener EPA-Agent zum einen, aber das war nicht das Wesentliche. Bei der Laurel Estates-Sache war ein alter Mann draußen an der Back Ridgeway Road gewesen, der anfangs nicht verkaufen wollte. Dann waren als erstes seine etwa 14 Hühner unter geheimnisvollen Umständen gestorben, als zweites hatte der Lagerschuppen des alten Mannes gebrannt, drittens, als der alte Mann von einem Besuch seiner Schwester heimkam, die in einem Pflegeheim in Keene war, hatte jemand sein Wohn- und Esszimmer überall mit Hundescheiße beschmiert gehabt, viertens hatte der alte Mann verkauft und fünftens war Laurel Estates jetzt eine unabdingbare Sache, mit der man leben musste. Und vielleicht sechstens, dieser unheimliche Rocker, Sonny Alleyman, war wieder in der Gegend. Er und Greg waren gute Kumpels, und wenn es deswegen noch keinen Stadtklatsch gegeben hatte, dann nur deswegen nicht, weil Greg häufig in Gegenwart von Strolchen, Hippies, Rockern und anderen zwielichtigen Typen gesehen wurde. Eine Folge des von ihm gegründeten Drogenrehabilitierungszentrums. Daneben gab es in Ridgway noch ein ungewöhnliches Programm für junge Drogensüchtige, Alkoholiker und Verkehrssünder. Statt solche Leute zu Geldstrafen zu verurteilen oder einzusperren, mussten sie Dienstleistungen für die Stadt erbringen. Das alles war Gregs Idee gewesen. Und eine gute obendrein, wie der Bankier ohne weiteres zugab. Sie hatte wesentlich dazu beigetragen, dass Greg zum Bürgermeister gewählt worden war. Aber dies war vollkommen verrückt. Greg hatte noch etwas gesagt, Gendren hatte es nicht gehört. »Bitte?« sagte er. »Ich habe Sie gefragt, ob Sie mein Manager für die Wahlkampagne sein wollen,« wiederholte Greg. »Greg...« Gendren musste sich räuspern und einen neuen Anlauf nehmen. »Sie scheinen nicht zu verstehen, Greg. Harrison Fisher ist der Abgeordnete des dritten Bezirks in Washington. Harrison Fisher ist Republikaner, geachtet und das wahrscheinlich auf ewig.« »Niemand ist ewig«, sagte Greg. »Harrison ist aber verdammt nahe dran«, sagte Gendren. »Fragen Sie Harvey. Die beiden sind zusammen zur Schule gegangen, um 1800, glaube ich.« Greg achtete nicht auf seinen kargen Humor. »Ich werde mich selbst als Elchbullen bezeichnen oder so etwas, und alle werden denken, ich albere herum, und letzten Endes werden mich die guten Leute des dritten Bezirks lachend bis nach Washington bringen.« »Greg, Sie sind verrückt.« Gregs Lächeln verschwand, als wäre es nie dagewesen. Mit seinem Gesicht ging etwas Erschreckendes vor sich. Es wurde sehr still, und seine Augen wurden so groß, dass sie zu viel Weiß zeigten. Sie waren wie die Augen eines Pferdes, das verdorbenes Wasser wittert. »Sagen Sie so etwas nie wieder, Chuck, niemals.« Der Bankier hatte jetzt mehr als Angst. »Greg, ich entschuldige mich. Es ist nur das Nein. Sagen Sie so etwas nie wieder zu mir. Wenn Sie nicht möchten, dass Sonny Alleyman Ihnen eines Nachmittags irgendwo auflauert, wenn Sie aus Ihrem verdammten Imperial steigen.« Gendron bewegte den Mund, brachte aber keinen Laut heraus. Greg lächelte wieder, und es war, als bräche die Sonne durch dunkle Wolken. »Vergessen Sie es. Wir werden doch keinen Staub aufwirbeln, wenn wir zusammenarbeiten wollen.« »Greg, ich möchte Sie haben, weil Sie jeden verdammten Geschäftsmann in diesem Teil von New Hampshire kennen. Wenn wir diese Sache ins Rollen gebracht haben, werden wir viel Geld haben. Aber zunächst einmal könnte ich mir denken, müssen wir die Pumpe ein wenig schmieren. Für mich wird es Zeit, ein bisschen zu expandieren und wie ein Staatsmann auszusehen, nicht nur wie ein Mann aus Ridgeway. Ich schätze, dass $50,000 ausreichen werden, um die Graswurzeln zu düngen.« Der Bankier, der bei den letzten vier Kampagnen für Harrison und Fisher gearbeitet hatte, war so verblüfft angesichts Gregs politischer Naivität, dass er zunächst nicht wusste, wie er fortfahren sollte. Schließlich sagte er, »Hören Sie, Greg, Geschäftsleute tragen nicht aus purer Herzensgüte etwas zu einer Wahlkampagne bei, sondern weil sie sich vom Sieger etwas versprechen. Bei einem dichten Rennen werden sie jeden Kandidaten unterstützen, der Aussicht auf den Wahlsieg hat, weil sie den Verlierer immer noch als Verlust von der Steuer absetzen können. Aber der Schlüsselbegriff ist Aussicht auf den Wahlsieg.« »Fisher ist sachte«, sagte Greg. Er holte einen Umschlag aus der Tasche. »Sehen Sie sich das hier mal an.« Gendron sah zweifelnd auf den Umschlag, dann zu Greg auf. Greg nickte ihm aufmunternd zu. Der Bankier öffnete den Umschlag. In dem Pinienholz getäfelten Büro herrschte langes Schweigen, nachdem Gendron einmal scharf den Atem eingesogen hatte. Es wurde lediglich vom Summen der Digitaluhr auf dem Schreibtisch des Bankiers unterbrochen und vom Zischen eines Streichholzes, mit dem sich Greg eine Phillies-Zigarre anzündete. An den Wänden des Büros hingen Bilder von Frederick Remington. In dem durchsichtigen Würfel waren Bilder der Familie. Auf dem Schreibtisch ausgebreitet lagen nun Bilder, die den Bankier zeigten, wie er den Kopf zwischen den Schenkeln einer jungen Frau mit schwarzem Haar vergraben hatte. Sie hätte auch rothaarig sein können, bei den Bildern handelte es sich um feinkörnige, hochglänzende Schwarz-Weiß-Fotos, daher war es schwer zu sagen. Das Gesicht der Frau war sehr deutlich, es war nicht das Gesicht der Frau des Bankiers. Einige Bürger von Ridgeway hätten es vielleicht als das Gesicht einer der Kellnerinnen von Bobby Stranges Truckstop zwei Orte weiter erkannt. Die Bilder des Bankiers mit dem Kopf zwischen den Schenkeln der Frau waren unbedenklich, ihr Gesicht war deutlich zu sehen, seines nicht. Auf den anderen hätte ihn seine eigene Großmutter erkannt. Es waren Bilder von Gendrin und der Kellnerin, wie sie mit einem Potpourri sexueller Vergnügungen beschäftigt waren. Kaum alle Stellungen aus dem Kamasutra, aber es waren doch ein paar Stellungen dabei, die es sicher nie geschafft hätten, in das Kapitel über sexuelle Beziehungen des Gesundheitshandbuches der Ridgeway High School aufgenommen zu werden. Gendrin sah von den Fotos auf, sein Gesicht war käsig, seine Hände zitterten, sein Herz galoppierte in der Brust, er befürchtete einen Herzanfall. Greg sah ihn nicht einmal an. Er sah zum Fenster hinaus und betrachtete den hellblauen Streifen des Oktoberhimmels, der zwischen dem Ridgeway 5 and 10 und dem Ridgeway Card and Notion Shop zu sehen war. »Der Wind der Veränderung hat angefangen zu wehen«, sagte er, und sein Gesicht war distanziert und verschlossen, fast mystisch. Er sah wieder Gendrin an. »Einer dieser Drogenfreaks im Zentrum. Wissen Sie, was er mir gegeben hat?« Chuck Gendrin schüttelte benommen den Kopf. Mit einer seiner zitternden Hände massierte er die linke Brustseite, für alle Fälle. Sein Blick fiel immer wieder auf die Fotos, die beweiskräftigen Fotos. Was wäre, wenn ausgerechnet jetzt seine Sekretärin hereinkäme? Er hörte abrupt auf, die Brust zu massieren und raffte hastig alle Fotos zusammen und steckte sie in den Umschlag zurück. »Er hat mir das kleine rote Buch des Vorsitzenden Mao gegeben«, sagte Greg. Ein Kichern rumpelte in der tonnenförmigen Brust empor, die einst so schmal gewesen war, Teil eines Körpers, der seinen angebeteten Vater so abgestoßen hatte. »Und darin habe ich ein Sprichwort gefunden. Ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber es hieß ungefähr: Der Mann, der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz, sondern eine Windmühle bauen. Das jedenfalls war der Sinn.« Er beugte sich nach vorne. »Harrison Fisher ist kein Kommender, er ist ein Gewesener. Ford ist ein Gewesener, Muskie ist ein Gewesener, Humphrey ist ein Gewesener. Eine ganze Menge Lokal- und Bundespolitiker werden nach der Wahl aufwachen und feststellen, dass sie völlig veraltet sind. Sie haben Nixon rausgeworfen, und im nächsten Jahr haben sie die Leute rausgeworfen, die bei der Untersuchung hinter ihm standen, und nächstes Jahr werden sie Jerry Ford aus demselben Grund rauswerfen.« Greg Stilsons Augen blitzten den Bankier an. »Möchten Sie die Tendenz der Zukunft sehen? Sehen Sie sich in Maine diesen Longley an. Die Republikaner nominierten einen Burschen namens Irwin und die Demokraten einen Burschen namens Mitchell. Und als sie die Stimmen auszählten, wer Gouverneur wird, erlebten sie beide eine große Überraschung, denn die Leute wählten einen Versicherungsvertreter aus Lewiston, der mit keiner der beiden Parteien etwas zu tun haben wollte. Und inzwischen redet man von ihm schon als möglichem Präsidentschaftskandidaten.« Gendrin konnte immer noch nichts sagen. Greg atmete ein. »Sie werden alle denken, dass ich herumalbere, kapiert? Sie dachten auch, dass Longley herumalbert. Aber ich albere nicht herum. Ich baue Windmühlen. Und Sie werden mir den Baustoff dazu liefern.« Er verstummte. Es herrschte Stille, abgesehen vom Summen der Uhr. Schließlich flüsterte Gendrin: »Woher haben Sie diese Fotos? Was, dieser Erlyman?« »Oh, kommen Sie. Sprechen Sie nicht davon, Gendrin. Vergessen Sie die Bilder. Behalten Sie sie.« »Und wer hat die Negative?« »Chuck«, sagte Greg ernst, »Sie verstehen nicht. Ich biete Ihnen Washington. Der Himmel ist die Grenze, Junge. Ich verlange doch gar nicht von Ihnen, dass Sie das ganze Geld allein aufbringen. Wie gesagt, nur ein Eimer Wasser, um die Pumpe in Gang zu setzen. Wenn erst mal alles im Rollen ist, wird uns reichlich Geld zufließen. Sie kennen die Leute, die Geld haben. Sie speisen mit ihnen im Caswell House. Sie spielen Poker mit ihnen. Sie haben ihnen allein auf ihr Wort hin großzügige Kredite zu günstigen Bedingungen eingeräumt. Und sie wissen, wie man ihnen Daumenschrauben anlegt.« Greg stand auf. »So wie ich eben Ihnen Daumenschrauben angelegt habe, Gendren«, sagte er. Der Bankier sah zu ihm auf. Er verdrehte hilflos die Augen. Greg dachte, dass er wie ein Schaf aussah, das zur Schlachtbank geführt wurde. $50,000, sagte er. »Treiben Sie sie auf.« Er ging hinaus und machte die Tür leise hinter sich zu. Gendren hörte sogar durch die dicken Wände seine dröhnende Bassstimme, als er mit der Sekretärin schäkerte. Seine Sekretärin war eine flachbusige Schachtel von 60 Jahren, und Stilson brachte sie bestimmt dazu, wie ein Schulmädchen zu kichern. Er war ein Possenreißer. Das und sein Programm zur Bekämpfung der Jugendkriminalität hatten ihn zum Bürgermeister von Ridgeway gemacht, aber die Leute wählten keine Possenreißer nach Washington. Nun, jedenfalls nur selten. Doch das war nicht sein Problem. $50,000 für die Wahlkampagne, das war sein Problem. Sein Verstand wuselte bereits um das Problem herum wie eine dressierte Ratte um ein Stück Käse auf einem Teller. Es könnte gehen, ja, es könnte gehen. Aber wäre es damit überstanden? Der weiße Umschlag lag immer noch auf dem Schreibtisch. Seine Frau sah ihn lächelnd von dem Foto aus dem durchsichtigen Würfel an. Er steckte das Kuvert in die Innentasche seines Jacketts. Es war Alleyman gewesen. Irgendwie war Alleyman dahinter gekommen und hatte die Fotos gemacht, da war er ganz sicher. Aber es war Stilson gewesen, der ihm gesagt hatte, was er tun sollte. Vielleicht war der Mann doch kein solcher Possenreißer. Seine Einschätzung des politischen Klimas 1975 bis 76 war nicht völlig dumm. Windmühlen statt Windschutz, der Himmel ist die Grenze. Aber das war nicht sein Problem. $50,000 waren sein Problem. Chuck Gendren, Präsident der Lions und ein überall beliebter, gutmütiger Mann, letztes Jahr hatte er bei der Parade am 4. Juli in Ridgeway eines dieser komischen kleinen Motorräder gefahren, zog ein Blatt gelbes Kanzleipapier aus der obersten Schublade seines Schreibtischs und begann eine Liste von Namen zusammenzustellen. Die dressierte weiße Ratte bei der Arbeit. Und unten auf der Main Street hob Greg Stilson das Gesicht dem kräftigen Herbstsonnenschein entgegen und gratulierte sich selbst zu einem Job, den er gut erledigt hatte, den er zumindest gut begonnen hatte.